Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Reisen als Hobby. 1. Welche Regionen Deutschlands finden Sie touristisch besonders attraktiv? Deutschland ist ein unglaublich schönes Land. Da finden reiselustige, unberührte Natur, historische Orte und mittelalterliche Schlösser. Wir haben einmal im Schwarzwald Urlaub gemacht und sind auch nach Süden zum Bodensee heruntergefahren. Mainau und der Rheinfall waren diese lange Reise wert. Ich würde auch gerne in die Hauptstadt fahren. Berlin soll eine Metropole wie keine andere in Europa sein, posieren modern und gleichzeitig historisch ländlich. Zu den UNESCO-Welterbestätten gehören unter anderem der Aachener Dom, die Altstadt von Bamberg oder die Museumsinsel in Berlin. Die ziehen jährlich viele tausend Touristen an. Das Schloss Neuschwanstein in den Alpen und die Zugspitze würde ich ebenfalls mal gerne fotografieren. 2. Welche Reiseandenken haben Sie von Ihren Urlauben mitgebracht? Vor allem Kleinigkeiten, die in den Koffer passten. Aus Italien kulinarische Spezialitäten wie Wein oder Käse. Oder handgemachten Schmuck, der überall in der Stadt verkauft wird. T-Shirts mit der I Love Aufschrift sind ebenfalls ein Muss, wenn man sich nach dem Urlaub an die Stadt erinnern will. Die Mehrheit davon ist eigentlich Kitsch, aber das ist bei Souvenirs unwichtig. Dann habe ich noch ein paar Dutzend klassische Ansichtskarten und Kühlschrankmagneten. Als mein Vater in Moskau war, hat er mir Matroschka-Puppen und sich eine Flasche russische Wodka mitgebracht. Sachen halt, die man mit dem Land assoziiert, aber hierzulande nicht bekommt. Die Puppen habe ich immer noch. 3. Deutsche sollen reiselustig sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Deutschen Zeit, Geld und Lust haben, auf Reisen zu gehen. Warum bei schlechtem Wetter und Regen zu Hause bleiben, wenn man auch in die sonnigen Mittelmeerländer fahren kann? Sie planen sehr genau Reiseziel und Programm und neigen dazu, die Küche des Gastlandes ohne Bedenken auszuprobieren. Es muss aber nicht unbedingt die Ferne sein. Viele finden auch das Reiseland Deutschland attraktiv. Da haben sie ja keine Verständigungsschwierigkeiten oder keine Vorsichtsmaßnahmen beim Essen oder Leitungswasser. Auch in Deutschland gibt es wunderbare Landschaften und spektakuläre Wanderwege. Noch dazu kann man viel einfacher seinen Hund mitnehmen. 4. Nach dem Slogan von Reisebüros gibt es Orte, die man unbedingt sehen muss, bevor man stirbt. Welche sind Ihre Favoriten? Lassen Sie mich kurz nachdenken. Mein Traum ist, in den Nahen Osten zu fahren und die arabische Kultur und Geschichte etwas besser kennenzulernen. Auch Jerusalem steht auf meiner Wunschliste. Interessanterweise ziehen mich die USA nicht so sehr an, aber die Niagara-Fälle und Las Vegas mit seinen Casinos würde ich gerne sehen. Dann wäre noch eine Nilfahrt in Ägypten inklusive Besichtigung der Pyramiden ein unvergessliches Erlebnis. Ich lerne noch Spanisch, so stehen auch Mexiko und Kuba ganz oben auf meine Bucketlist. Ich finde, in Ungarn gibt es ebenfalls Orte, die man einmal im Leben gesehen haben muss. Mein Favorit in dieser Kategorie ist die Burg Visegrad. 5. Was ist eine Jugendherberge? Sie ist eine der deutschen Erfindungen. Vor 100 Jahren war sie eine Art billige Unterkunft für Wanderer, dann entwickelte sie sich zur Herberge zur Einkehr für die Jugend. Heute ist sie eine relativ günstige, moderne und freundliche Unterkunft, die man überall in der Welt finden kann. Auch Familien können hier ein Zimmer mit Frühstück buchen. Die Zahl der Übernachtungen steigt von Jahr zu Jahr, was zeigt, wie beliebt Jugendherbergen geworden sind. Auch in Sachen Komfort hat sich einiges getan. Statt des ungemütlichen 20-Betten-Schlafsaals werden heute immer mehr Familienzimmer inklusive Bad angeboten. Jugendherbergen sind ideal für Jugendliche auf der Klassenfahrt, das weiß ich aus eigener Erfahrung.